Alles Neue in der Stadt? Vielleicht noch nicht ganz, denn manchmal arbeiten Städte an ihren Wegen. Für die Menschen und für einen besseren Verkehr. Hören Sie die Wörter und wiederholen Sie sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. Der Leitkegel. Sollen Autos genau so fahren, dass es sicher ist und besser nicht rechts und links davon? Dann stehen an Baustellen oft Formen aus hartem Plastik. Sie sind konisch und meistens orange. Leitkegel sind also so etwas wie eine Barriere, mit der man den Weg einfach ändern kann. Die Baustelle. Achtung, hier wird gebaut. Es gibt also Arbeiten an der Straße, zum Beispiel für ein neues Haus oder eine Reparatur. Das Absperrgitter. Diese Barriere aus Metall oder Plastik funktioniert wie eine Grenze. Oft steht ein Absperrgitter um eine Baustelle. Das macht sie sicherer. Der Fußgänger. Die Fußgängerin. Eine Person, die zu Fuß geht, ist ein Fußgänger oder eine Fußgängerin. Der Zebrastreifen. Keine Ampel, aber trotzdem sicher? Das ist mit dem Zebrastreifen möglich. Der Wechsel von Straßenfarbe und weißer Farbe erinnert an das Schwarz und Weiß eines Zebras und zeigt Autofahrerinnen und Autofahrern, hier gehen Fußgänger über die Straße. Die Straßenlaterne. Diese hohe Lampe macht die Straße nachts hell. Das Verkehrsschild. Verkehrsschilder gibt es viele, manchmal zu viele. Sie geben Informationen für den Verkehr. Manche davon stehen das ganze Jahr lang an ihrem Ort, andere sind für spezielle Situationen da, zum Beispiel Baustellen oder blockierte Wege. Der Pfeil. Auch dieses Schild steht manchmal plötzlich an einer neuen Stelle. Es sagt, dorthin bitte. Vor allem bei neuen Routen müssen Autofahrer wissen, so kommen sie trotzdem von A nach B. Der Pfeil zeigt, wo man hinfahren soll. Auch auf Straßen findet man Pfeile oft als Markierung. Der Bürgersteig. Ein anderes Wort für Gehweg ist der Bürgersteig. Wie gut sind die Bürgersteige bei Ihnen im Wohnort? Der Randstein. Diese Stelle am Bürgersteig kann hoch oder niedrig sein. Für Menschen mit physischem Handicap, aber auch für Fahrradfahrerinnen ist es gut, wenn Randsteine niedrig sind. Auch vor Garagenausgängen sind Randsteine niedriger. Das Schlagloch. Oje, hier ist eine Straße nicht gut. Schlaglöcher sind runde, kaputte Stellen auf der Straße. Autos müssen versuchen, mit den Reifen nicht in so ein Schlagloch zu fahren. Die Busspur. Eine eigene Spur nur für Busse? Das bedeutet, dass dieser Teil der Straße nur für Busse reserviert ist. So ist die Fahrt damit etwas schneller.